Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. 各位听众大家好，我是一名来自中国的听众。 Niemandsland是一个非常棒的德语电台。 Auf dem Weg zur Plaza Real an diesem heutigen Montag kann man eine Art Vorstufe der Rückkehr zur alten Freiheit erkennen. Leute sind auf der Straße wie früher, obwohl so circa 30% eine Maske vor dem Gesicht haben. Hier und da haben Friseurläden wieder geöffnet. Der Haarschnitt 6 Euro Pakistani hat 3 Kunden in einer Warteschlange vor seinem Geschäft stehen. Gemüsehändler, Lebensmittelläden hier und da, ein Hundesalon, der Schinkenladen an der Ecke macht Thekenverkauf. Manchmal ist es schwer, so stelle ich beim Gehen fest, die 2 Meter Abstandsregel einzuhalten. Jogger und Radfahrer sausen wie früher oft ganz nah an einem vorbei. Vor einer Bäckerei nehme ich mir eine Gratiszeitung, die 20 Minutos. Große Schlagzeile des Tages. ERC wird nicht für eine Verlängerung des Alarmzustands der Regierung stimmen. Ach ja, unsere schöne Regierung. Sie kriegt Knüppel zwischen die Beine geworfen, von allen Seiten. Es hat sich offenbar noch nicht herumgesprochen, dass das Regieren in einer Pandemiekrise keine Parteipolitik ist und dass nur Loyalität, Einheit und Einigung auf eine gemeinsame Strategie den Betroffenen, und das sind wir alle in dieser Lage, etwas nützt. Stattdessen das übliche Geschrei, die übliche Hysterie, die Hetze, Vox, Kim Torra, Pablo Casado, alles zetert und schreit Mordio. Ein abstoßendes Spektakel. Ich gehe weiter und atme die immer noch frische Luft. Die Temperaturen steigen auf 23 Grad. 62% weniger Luftverschmutzung wurde offiziell im April in Barcelona gemessen. Die Zahl basiert auf einer Studie der Organisation Ecologistes en Acció, die diesen Rückgang direkt mit dem geringeren Verkehrsaufkommen durch die Corona-Krise und das Ausgangsverbot in Verbindung bringt. Zu den guten Nachrichten an diesem heutigen Montag gehört auch, dass die Zahl der am Virus Gestorbenen drastisch abnimmt, um über 40%, auf weniger als 200 Tote. Die Woche beginnt voller Hoffnung und mit guten Vibrationen in der Frühlingsluft. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer im heutigen Niemandsland, Kontrabande FM 91.4 in Barcelona. Es ist Montag, der 4. Mai 2020. Mein Name ist Detlef Jeskatz und ich freue mich, wenn Sie uns nun 2 Stunden begleiten in diesem Programm. Thema 1. Mai. Vergangene Woche hieß es wieder raus zum 1. Mai und kaum jemand ging raus. Kaum jemand? Nein. Es gab doch einiges, besonders in Deutschland, was sich da auf den Straßen tummelte. Es gab vielerlei dezentrale Aktionen zum 1. Mai 2020 unter dem Coronavirus. Trotz Auflagen gab es nämlich bundesweit vielfältige Proteste zum Arbeiterkampftag. Vielerorts waren am Freitag bundesweit linke Aktivisten und Gewerkschafter anlässlich des Internationalen Kampftages der Arbeiterklasse auf die Straße gegangen. Unter Beachtung der wegen der Corona-Pandemie geltenden Einschränkungen protestierten Gruppen und Organisationen unter anderem für mehr Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie eine bessere Entlohnung der Beschäftigten. Zugleich riefen sie zur Verteidigung des Versammlungsrechts auf und warnten vor Bundeswehreinsätzen im Inneren. Die Partei Die Linke hatte ihre Anhänger aufgerufen, an dezentralen Aktionen teilzunehmen. So versammelten sich beispielsweise in Düsseldorf rund 100 Teilnehmer, darunter nicht wenige Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Pflegebereich. Rund weitere 100 Sympathisantinnen versammelten sich in der Nähe der Kundgebung, wurden von der Polizei jedoch nicht als Teilnehmer an den Protesten gewertet. Die Initiative Bildung ohne Bundeswehr organisierte mit Unterstützung von Friedensbewegung, Migrantenverbänden, DKP und SDAJ eine Kundgebung am Hamburger Jungfernsteg. Zunächst waren von den Behörden nur 2 Kundgebungen mit jeweils 25 Teilnehmern genehmigt worden. Doch die Zahl der Protestierenden wuchs schnell auf rund 200 Personen an. Da diese sich an die geltenden Abstandsregeln hielten, ließ die anwesende Polizei dies zu. Auf Anfrage der Zeitung Junge Welt zeigte sich Christine Bernhold, Sprecherin der Initiative Bildung ohne Bundeswehr, mit dem Ergebnis zufrieden. Unter den gegebenen Umständen habe man getan, was möglich war. An anderen Orten in der Hansestadt fanden ebenfalls kleine Protestaktionen statt. Mit der Parole »Wir zahlen nicht für eure Krise« führte die Initiative Corona News Leipzig des Nachbarschaftsvereins Zweieck dezentrale Aktionen und eine Abschlusskundgebung durch. Aufgerufen wurde unter anderem zum Kampf gegen prekäre Arbeitsbedingungen und zu niedrige Renten. Die Abschlussaktion zählte etwa 100 Teilnehmer. Im Stadtteil Konnewitz folgten mehrere hundert Menschen ebenfalls dem Aufruf der Initiative »Nicht auf unserem Rücken« unter dem Motto »Kämpferisch zum 1. Mai«, wie die deutsche Presseagentur am Freitag berichtete. Vor dem Münchner DGB-Haus versammelten sich rund 600 Menschen aus dem gewerkschaftslinken Spektrum. Sie zogen in einer kurzfristig von den Behörden genehmigten Demonstration zum Marianenplatz. Gemäß Auflagenbescheid waren in München zunächst nur Versammlungen mit 50 Teilnehmern erlaubt und die Demonstration verboten worden. Die Organisatoren hatten dies vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erfolgreich anfechten können. Rund 30 kleine Demonstrationen waren in der Bundeshauptstadt Berlin genehmigt worden. Insgesamt waren dabei 5000 Polizeikräfte im Einsatz. Dies waren Informationen hauptsächlich aus der Zeitung Junge Welt. Die Berliner Zeitung meldet zum 1. Mai vergangener Woche Folgendes. Es gab keinen Abstand und kaum Mundschütze. Linke und Rechte ignorierten die Regeln. Tausende waren bei Demos zum 1. Mai. Die CDU spricht von demonstrativer Dummheit. Innensenator Geisel von schlichter Unvernunft. Keine Mindestabstände, kaum Mundschutze, Tausende auf den Straßen. Am 1. Mai wurde in Berlin tausendfach gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen. Linksautonome Kritiker der Corona-Verordnungen sowie rechte und linke Verschwörungstheoretiker demonstrierten am Rosa-Luxemburg-Platz und in ganz Kreuzberg. Gehwege und Straßen vom Görlitzer Bahnhof bis Oranien- und Mariannenplatz waren am Abend voller linker Demonstranten, aber auch Passanten. Die Polizei sprach am Freitagabend zunächst von 1000 Menschen in Kreuzberg, allerdings waren es deutlich mehr. Bis zum späten Abend gab es mehrere Festnahmen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und Widerstand gegen die Polizei, sowie bei der Hygienedemo von rechten und linken Gruppen, wie auch bei den von linken und linksautonomen ausgerufenen Demos. Innensenator Andreas Geisel von der SPD sagte in der RBB-Abendschau, dass sich Menschen in solchen Größenordnungen mit so geringem Abstand versammeln, ist schlichte Unvernunft. Die Polizei werde versuchen, Gewaltausbrüche zu verhindern. Für eine Bilanz zum Tage sei es noch zu früh, teilte die Innenverwaltung gegen 21 Uhr mit. Aufzüge sowie größere Ansammlungen sind wegen der Pandemie derzeit verboten. Geisel hatte vorab angekündigt, hart durchgreifen zu wollen, sollte zu Verstößen gegen die Corona-Eindämmungsverordnung kommen. Der Tag sollte nach Angaben des Innensenators ganz im Zeichen des Infektionsschutzes stehen. Die Polizei werde frühzeitig eingreifen. Die sogenannte Politik der ausgestreckten Hand und der Deeskalation durch die Polizei werde diesmal nicht so einfach funktionieren. Mit 5000 Beamten waren annähernd so viele Polizisten im Einsatz wie im vergangenen Jahr, als zahlreiche große Veranstaltungen und Demonstrationen abzusichern waren. Hubschrauber kreisten über Kreuzberg. Eine Corona-Party rund um den Oranienplatz konnten sie jedoch nicht verhindern. Bereits gegen 18 Uhr versammelten sich laut Polizei mehr als 1000 Menschen in der Nähe des Oranienplatzes. Abstand halten, so wie es die Initiatoren aus der linken Szene vorab versprochen hatten, gab es nicht. Die Demonstranten wollten zunächst vom Oranienplatz über die Naunienstraße zum Görlitzer Park ziehen, wurden aber von der Polizei gestoppt. Ab dann lieferten sich Linksautonome und Polizei über Stunden ein Katz-und-Maus-Spiel. Immer wieder riefen Bündnisse zum Revolutionärer 1. Mai Berlin in den sozialen Medien neue Treffpunkte für dezentrale Aktionen aus. Diese Strategie hatten die Linksautonomen vorab angekündigt, um die Straßen trotz des Demonstrationsverbots mit antirassistischen, antipatriarchalischen und antikapitalistischen Inhalten zu fluten. Die Demonstranten setzten sich immer wieder in Bewegung. Die Polizei sperrte und riegelte wieder ab. Mit Kettern aus Polizisten sowie Einsatzfahrzeugen auf den Fahrbahnen wurde versucht, die große Menge zu zerteilen. Die Versammlungen aufzulösen gelang den Einsatzkräften jedoch nicht. Hunderte Demonstranten und Passanten passierten die Absperrungen. Außerhalb der Absperrungen kam es immer wieder zu spontanen Demos. Auch am Nachmittag hatten bereits rund 1000 Corona-Verordnungskritiker, Impfgegner, Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, Links- wie Rechtsradikale am Rosa-Luxemburg-Platz bei der 6. sogenannten Hygienedemonstration in Berlin protestiert. Auch sie trugen kaum Mundschutz. Auch hier kam es zu Festnahmen und Rangeleien mit der Polizei. Niklas Schrader, innenpolitischer Sprecher der Linkspartei, bewertete am Freitagabend positiv, dass es auch in diesem Jahr einen politischen 1. Mai gab. Die Polizei habe zeitweise hektisch und überfordert gewirkt, aber von einzelnen Zugriffen abgesehen zurückhaltend agiert. CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger äußerte sich am Freitagabend mit Blick auf die Zustände in Kreuzberg kritisch. Für die demonstrative Dummheit der Versammlungsteilnehmer fehlt mir in diesen Corona-Zeiten jedes Verständnis. Die Polizei zeige sich bisher besonnen und mache einen super Job. Bereits in der Nacht zu Freitag hat es in Friedrichshain vereinzelt gewalttätige Aktionen linker Gruppen aus dem Spektrum des teilbesetzten Hauses in der Rigaer Straße 94 gegeben. An der Rigaer Ecke Liebigstraße löste die Polizei eine nicht genehmigte Demonstration von Anhängern der linksautonomen Szene auf, bei der laut Polizei auf zwei Balkonen in der Liebigstraße Feuerwerkskörper gezündet worden waren. Die Beamten nahmen die Personalien mehrerer Menschen auf. Später wurden Polizeiwagen mit Farbbeuteln beworfen. Verletzt wurde niemand.

meiner unsinkbaren Eismaschine, mit meinem unsinkbaren offenen Kamin, mit meinem unsinkbaren Haus mit Garten, mit meinem unsinkbaren privaten Zeppelin. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 161. Die Vorkriegszeit. Dritter Teil. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1923. Y con ayuda de Dios, ¡la libertad es toda España! ¡Los bravos hombres del pueblo! Spanien zu Beginn der 30er Jahre. Sozialisten und linksrepublikanische Parteien bilden die Regierung. Die lang ersehnte Republik ist da. Anarcho-Syndikalisten und die sozialistische Landarbeitergewerkschaft Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, FNTT, forderten unablässig die Kollektivierung des Grundbesitzes, und die Anarchisten sorgten durch Streikaufrufe und Kundgebungen wiederum dafür, dass der revolutionäre Druck nicht nachließ. Insbesondere die während der Diktatur Primo de Riveras von der CNT abgespaltene radikale Federación Anarquista Ibérica, FAI, die kompromisslos jegliche Kooperation mit bürgerlichen Kräften ablehnte, verlangte die sofortige Durchführung der Revolution. Gewaltausbrüche wurden zu alltäglichen Vorkommnissen in den ländlichen Regionen. Bei Auseinandersetzungen zwischen Streikenden und der Guardia Civil gab es in der Folge, wie etwa Ende 1931 in Badajoz und in der Rioja, sowie Anfang 1932 in Nordkatalonien, immer wieder Tote und Verletzte. Für die besitzenden Schichten wiederum war jegliche Abtretung von Besitzständen prinzipiell inakzeptabel. Reformvorhaben wurden als Entfesselung von Rachegefühlen und Ressentiments einer intellektuellen bürgerlichen Mittelklasse empfunden, die bislang ein trauriges und armseliges Leben geführt und nun die Herrschaft an sich gerissen habe. Das war die Auffassung der herrschenden Klasse. Eine Eskalation setzte bereits dadurch ein, dass sich eine Reihe von Großgrundbesitzern über die neue Gesetzgebung hinwegsetzten, indem sie mittels bewaffneter Gefolgsleute die Beibehaltung der althergebrachten Ordnung erzwangen und auf die Unruhen innerhalb der Landarbeiterschaft mit Selbstjustiz reagierten. Die Gesetzgebung zum Schutz der Arbeiterschaft wurde missachtet und die Repressalien richteten sich insbesondere gegen Landarbeiter, die gewerkschaftlich organisiert waren. Zudem war innerhalb der unveränderten sozialen Strukturen in entlegenen ländlichen Gegenden im Süden die Durchsetzung von Dekreten aus Madrid illusorisch. Es fehlte eine Verwaltung, die willens war, entsprechend zu agieren. Vor allem die Tatsache, dass meistens der Großgrundbesitzer unverändert weit und breit der einzige Arbeitgeber war, ließ seine Machtstellung unangetastet. Die Zivilgouverneure waren zudem oftmals nicht in der Lage, die Guardia Civil zum Einschreiten gegen das lokale Establishment zu bewegen. Einen weiteren Anlass zur Entrüstung konservativer Kreise, diesmal auch insbesondere innerhalb des Offizierkorps, stellte das durch katalanische Parteien eingebrachte und Mitte September 1932 verabschiedete Autonomiestatut für Katalonien dar. Dass die unteren Verwaltungsbehörden einer autonomen Regionalregierung und einem Regionalparlament unterstellt und eine Reihe von Rechten im Kulturbereich, insbesondere hinsichtlich der Verwendung der katalanischen Sprache, gewährt wurden, wurde als unerträglicher Angriff auf die Einheit und Unauflösbarkeit der spanischen Nation empfunden. Während das Militär durch diese das nationale Selbstverständnis betreffende Maßnahme emotional stark aufgewühlt war, war es durch die geplante Militärreform in seiner Struktur betroffen. Azaña hatte in seiner Funktion als Kriegsminister damit begonnen, das Militär zu entpolitisieren und die Streitkräfte zu modernisieren. Die Armee sollte vor allem gegen mögliche äußere und nicht mehr vor allem gegen innere Feinde ausgerichtet werden. Dabei sollte auch das personell aufgeblähte Offizierskorps drastisch reduziert werden. Azaña trieb das Reformvorhaben mit Energie voran. wenngleich den etwa 8000 Offizieren, die aus dem aktiven Dienst entfernt werden sollten, großzügige Ruhestandsangebote gemacht wurden, bewirkte die Eile, mit der das Reformvorhaben vorangetrieben wurde, neue Widerstände. Durch die angeordnete Überprüfung aller kriegsbedingten Beförderungen sowie den Erlass, wonach bestimmte Straftatbestände wie die Beleidigung des Militärs durch Zivilisten der Militärgerichtsbarkeit entzogen wurden, fühlte sich das Militär zusätzlich düpiert. So sahen sich Generäle wie Franco, Manuel Godet, Luis Orgaz und José Varela, die allesamt eine herausragende Rolle bei den Verschwörungsplänen gegen die republikanische Ordnung spielen sollten, mit zwar weitgehend nur symbolischen, aber als ehrenrührig aufgefassten Rückstufungen konfrontiert. Ferner wurde die Truppenstärke des symbolträchtigen Afrika-Heeres von etwa 57.000 auf zunächst etwas über 45.000 und später noch einmal auf etwa 30.000 Mann reduziert. Die Einführung einer zivilen Verwaltung in Marokko, die nun weite Aufgabenbereiche übernahm, die bislang die Militärs wahrgenommen hatten, führte darüber hinaus ebenfalls dazu, dass sie sich an den Rand gedrängt sahen. Das wachsende Gefühl einer ehrenrührigen Zurückstufung brachte breite Teile des Offizierskorps, insbesondere in Marokko, gegen die republikanische Ordnung und vor allem gegen die linksbürgerliche Regierung auf. Die innenpolitischen Spannungen, die Maßnahmen der Zentralregierung, die gegen die Wertevorstellungen des Offizierskorps verstießen, sowie die Heftigkeit der parlamentarischen Auseinandersetzung, die als Ausdruck ineffizienten politischen Handelns wahrgenommen wurden, schwächten das Vertrauen in das politische System einer Kaste, die an Hierarchien, klare Befehlsstrukturen und einen fest umrissenen Wertekodex glaubte. Die Aufgaben, die die erste republikanische Regierung zu schultern versucht hatte, wären ohnehin kaum zu bewältigen gewesen. Hinzu kam aber auch, dass die Weltwirtschaftskrise gerade zu diesem Zeitpunkt ihren Höhepunkt erreichte und sich auch auf das unterentwickelte Spanien auswirkte. Der Export von landwirtschaftlichen Produkten und Rohstoffen ging drastisch zurück und die Preise auf den internationalen Märkten fielen, was sich vor allem auf die Beschäftigung auswirkte. Da auch die Importe von Rohstoffen, insbesondere Baumwolle, krisenbedingt zurückgingen, wurde die verarbeitende Industrie ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Unter diesen Umständen war nicht daran zu denken, nachhaltige Lohnerhöhungen durchzusetzen und Arbeitsplätze zu schaffen. Im Gegenteil, die Lebensverhältnisse der Land- und Industriearbeiter verschlechterten sich weiter und die Arbeitslosigkeit nahm drastisch zu, was zu einer weiteren Belastung des Reformprozesses und einer Radikalisierung der Arbeiterschaft führte. Die republikanische Ordnung wurde nicht nur von rechts bekämpft, sondern auch von großen Teilen der anarchistischen Bewegung, die nach internen Machtkämpfen in offener Opposition zum System trat. Die Republik wurde nicht als Fortschritt gegenüber der Monarchie oder der Diktatur von Primo de Rivera wahrgenommen. Der revolutionäre Kampf sollte daher weitergeführt werden. Kurz nach Eröffnung der konstituierenden Cortes rief die CNT zu einem Generalstreik auf, der in den anarchistischen Hochburgen Barcelona und Sevilla besonders stark befolgt wurde. Um handlungsfähig zu bleiben, fühlte sich die Regierung gezwungen, die Ordnungskräfte zu Hilfe zu rufen und in Sevilla, wo die Anarchisten sogar versucht hatten, eine allgemeine Erhebung auszulösen, rief der Innenminister Maura den Notstand aus. Das Militär rückte an, um die Unruhen zu ersticken. Die tragische Bilanz belief sich auf 30 Tote und 200 Verletzte. Die Konfrontation zwischen Anarchisten und der bürgerlich-linken Regierung eskalierte weiter. Die brutale Repression als Antwort auf einen revolutionären Aufruf der CNT Anfang 1933 führte in der von Verelendung und Unruhen besonders betroffenen südandalusischen Ortschaft Casas Viejas zum Tod von 24 Personen. Dass die Proteste an Schärfe zunahmen und derart massive Repressionsmaßnahmen eingesetzt wurden, ließ die Überzeugung reifen, dass das Agrarproblem mit den bisher ergriffenen Mitteln nicht lösbar war, sondern vielmehr einschneidendere Maßnahmen notwendig waren. In der Folge radikalisierten sich auch die Forderungen der Sozialistischen Partei und ihrer gewerkschaftlichen Organisationen. Die gemeinsame Handlungsgrundlage mit den bürgerlich-republikanischen Parteien zerbrach und für November 1933 wurden Neuwahlen anberaumt. Die Anarchisten, die 1931 die Sozialisten unterstützt hatten, riefen diesmal zur Wahlenthaltung auf und viele Sozialisten hatten ihren Glauben an die Möglichkeit einer durch eine bürgerliche Regierung herbeigeführten grundlegenden Veränderung der sozialen Realität verloren. Die Sozialistische Partei verweigerte sich einem Wahlbündnis mit bürgerlich-republikanischen Gruppierungen. Während die Linke gespalten in den Wahlkampf ging und auch keine Unterstützung von den Anarchisten erfuhr, hatte sich die Rechte organisiert, was sich angesichts des bestehenden Wahlmodus als gewaltiger Vorteil erweisen sollte. Jener Teil der politischen Rechten, der die Durchsetzung eigener sozialer Ordnungsvorstellungen und die Rücknahme der eingeleiteten Reformen innerhalb der bestehenden republikanischen Ordnung anstrebte, stand maßgeblich unter der Führung von José María Gil Robles. Dieser war der Führer der Massenpartei Acción Popular, die, da sie dem Katholizismus eine politische Plattform bot, breite Gesellschaftsschichten zu mobilisieren verstand. Im Februar 1933 führte Gil Robles seine Acción Popular mit weiteren rechtsgerichteten Parteien zu dem Aktions- und Wahlbündnis Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, zusammen. Gil Robles bediente sich einer antimarxistischen Rhetorik und sparte nicht an Bewunderung für das gerade erst an die Macht gelangte nationalsozialistische Regime in Deutschland und den italienischen Faschismus. Die Verbote der sozialistischen und kommunistischen Organisationen in Deutschland wurden gefeiert und als Vorbild für die Erneuerung Spaniens verstanden. Gil Robles reiste im September 1933 sogar nach Deutschland und besuchte den Reichsparteitag in Nürnberg. Allerdings stieß die CEDA auf kein besonderes Interesse von Seiten der NSDAP-Führung. Weder kam bei dieser Gelegenheit ein Zusammentreffen mit Hitler zustande, noch gelang ein Meinungsaustausch mit führenden Nationalsozialisten. Der katholische Hintergrund der Bewegung um Gil Robles scheint auf die potenziellen Gesinnungsgenossen nicht gerade vertrauenserweckend gewirkt zu haben. Für deutsche Beobachter verbarg sich hinter der CEDA die katholische Kirche, die sich mit einer zeitgemäßen faschistischen Fassade schmückte, aber letztlich gegen die Interessen des Faschismus arbeitete. So schildert es Ángel Viñas in seinem Buch Franco Hitler y el estallido de la guerra civil, Antecedentes y consecuencias, Madrid 2001. Bei allen faschistoiden Zügen und faschistischer Rhetorik und obwohl die CEDA von zeitgenössischen Beobachtern als die spanische Form des Faschismus verstanden wurde, war ihr tatsächliches Ziel die Umgestaltung der laizistischen Republik in einen autoritären korporativen Staat katholischer Prägung. Gil Robles hat wiederholt seine Bewunderung für das ständig autoritäre Regime von Engelbert Dollfuß in Österreich gezeigt. Entsprechend den Lehren von Papst Leo XIII. Sollte die Wiederherstellung der alten Ordnung auf der Grundlage der katholischen Lehre erreicht werden, wenngleich dieser sozialkatholische Ansatz nicht von allen Repräsentanten innerhalb des Wahlbündnisses vorbehaltslos akzeptiert wurde. Die CEDA vertrat letztlich die Interessen des besitzenden Bürgertums. Neben der durch Gil Robles vertretenen Haltung, die auf eine Umgestaltung der republikanischen Ordnung innerhalb der bestehenden Legalität abzielte, nahmen Teile des in seinen Grundfesten erschütterten Establishments jegliche Form von Liberalismus oder gar einer repräsentativen Demokratie als Schreckgespenst wahr. Ein Sprachrohr für den sogenannten Integrismus, der für die Rückkehr zur traditionellen Monarchie und die Wiederherstellung der althergebrachten feudalen Herrschaftsstrukturen eintrat, war die Zeitschrift Acción Española, die unter der Federführung des spanischen Intellektuellen Ramiro de Maeztu mit dem Ziel antrat, die ideologischen Grundlagen für den Kampf gegen die Ideale der Republik zu schaffen. Acción Española wurde somit zum Sammelbecken reaktionären Denkens als Antwort auf die Bedrohung und Gefahr, die in der Wirkung linker Theoretiker angesiedelt wurde. Für Acción Española stand fest, dass die Rückkehr zur integralen Monarchie nur durch Gewaltanwendung herbeigeführt werden könnte. So traten Mitglieder von Acción Española in Kontakt mit umstürzlerischen Generälen und waren auch an der militärischen Verschwörung General Sanjurjos im August 1932 in Sevilla beteiligt. Dieser Putschversuch war rasch gescheitert, nachdem er unzureichend vorbereitet worden war, die Madrider Regierung im Vorfeld Kenntnis davon erlangt hatte und zudem durch die Ausrufung eines Generalstreiks infolge der Erhebung die Handlungsfähigkeit der Putschisten in Sevilla eingeschränkt worden war. Im Rahmen der Vorbereitungen zu diesem Putsch hatten die Verschwörer um ausländische Hilfe nachgesucht und offizielle italienische Stellen hatten sich sogar bereit erklärt, Waffen und Munition zu liefern. Nach dem Scheitern des Putschversuches, der aufgrund der dilettantischen Ausführung den vom Namen des Anführers abgeleiteten, ironisch-despektierlichen Beinamen Sanjurjada erhalten sollte, erhob sich kurzfristig eine Welle der Republikbegeisterung. Sie ermöglichte der Regierung den Spielraum, nicht nur eine Verhaftungswelle gegen die Republikfeinde einzuleiten, sondern darüber hinaus das erwähnte Agrarreformgesetz und das Autonomiestatut für Katalonien zu verabschieden. Diese Maßnahmen wiederum sollten sich wie Wasser auf die Mühlen der Reaktion auswirken. Ende September 1932 traf sich im französischen Biarritz eine Gruppe Monarchisten zur Planung eines neuen Umsturzes. Der darüber informierte exilierte König Alfons XIII. Gab sein Einverständnis zu dem Vorhaben. Auch die Kontakte zwischen den Verschwörern und der italienischen Regierung wurden fortgeführt. Beide Seiten waren daran interessiert, denn die Iberische Halbinsel war auch für Mussolinis Imperiumsambitionen im Mittelmeerraum von strategischer Bedeutung. Im Herbst 1933 trafen umsturzbereite Monarchisten in Rom mit Mussolini und anderen Repräsentanten des Regimes zusammen, und Ende März 1934 schloss Italien sogar ein geheimes Abkommen mit den Verschwörern. Es verpflichtete sich demnach, Gelder, Waffen und weitere Hilfestellung zu geben. Die finanzielle Beteiligung aus den Reihen des Adels und des konservativen spanischen Establishments an den Kosten eines möglichen Umsturzes waren darüber hinaus beträchtlich. Eine bedeutende reaktionäre Gruppierung, die kompromisslos gegen die republikanische Staatsform agitierte, an den Verhandlungen in Rom beteiligt gewesen und zu den Waffen zu greifen bereit war, waren dabei die Carlisten. Die Communion Traditionalista, in der sich die Gefolgsleute des Thronprätendenten in der Nachfolge von Karl V. von Bourbon sammelten, hatten im Verlaufe des 19. Jahrhunderts bei ihren Versuchen, ihre Ansprüche durchzusetzen, wiederholt bürgerkriegsartige Auseinandersetzungen ausgelöst. Die Carlisten traten für eine radikal-theokratische Ordnung ein und ihre Milizen, der Requete, fanden starken Zulauf in den ländlichen Regionen Navarras und in der südbaskischen Provinz Alava. Der Führer der traditionalistischen Bewegung, Manuel Falconde, bereiste auch andere Landesteile, insbesondere Andalusien, und versuchte dort Anhänger zu rekrutieren, die bereit waren, gegen die republikanische Ordnung zu kämpfen. Infolge des Abkommens mit Mussolini wurden allem Anschein nach Carlisten sogar zur Vorbereitung eines Umsturzes in Libyen an italienischen Waffensystemen ausgebildet. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 161, eine Niemandsland-Produktion 2020. Literaturangabe: Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg – Geschichte eines europäischen Konflikts« von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist 2006 im C.H. Beck Verlag erschienen. No pasarán. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. Pasaremos. In dem Kerker saßen zu Frankfurt an dem Main schon seit 7 Jahren 6 Studenten ein, die für die Freiheit fochten und für das Bürgerglück und für die Menschenrechte der Freien Republik. Die für die Freiheit fochten und für das Bürgerglück und für die Menschenrechte der Freien Republik. Und der Kerkermeister sprach es täglich aus: Sie, Herr Bürgermeister, es reißt mir keiner aus. Und doch sind Sie verschwunden, abends aus dem Turm, um die 12. Stunde bei dem großen Sturm. Und doch sind Sie verschwunden, abends aus dem Turm, um die 12. Stunde bei dem großen Sturm. Und am andern Morgen hört man den Alarm. Oh, es war entsetzlich, der Soldatenschwarm. Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin und her. Sie suchten 6 Studenten und fanden sie nicht mehr. Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin und her. Sie suchten 6 Studenten und fanden sie nicht mehr. Doch sie kamen wieder mit Schwertern in der Hand. Auf, ihr deutschen Brüder, jetzt geht's für Vaterland. Jetzt geht's für Menschenrechte und für das Bürgerglück. Wir sind doch keine Knechte der Freien Republik. Jetzt geht's für Menschenrechte und für das Bürgerglück. Wir sind doch keine Knechte der Freien Republik. Wenn euch die Leute fragen, wo ist Absalom? So dürft ihr ihnen sagen, ja, der hängt schon. Er hängt an keinem Baume und hängt an keinem Strick, sondern an dem Glauben der Freien Republik. Er hängt an keinem Baume und hängt an keinem Strick, sondern an dem Glauben der Freien Republik. Niemandsland. Im Frühling möchte ich bei dir sein. Du zeigst mir das Land. Wir gehen von See zu See. Thank you. Terveiset Lapista Nimanslantin kuuntelijoille. Mira, chicos, a ladrar. Hei. Nach über 4 Wochen Lockdown beginnen die Leute, Fragen zu stellen an ihren Staat, dem sie bis jetzt sehr weit gefolgt sind. Es gibt vieles, was ich gar nicht logisch finde. Dass manche Dinge, die hier in Deutschland zielführend sein sollen, in anderen Ländern gar keine große Rolle spielen. Was ich aber viel schlimmer finde, ist, dass man sich die ganze Zeit fragt, darf ich das oder darf ich das nicht? Toni Schuberl von den Grünen beklagt, obwohl der Zweck der Corona-Maßnahmen überall derselbe ist, gibt es teils absurde Widersprüche. Wenn ich ein Boot hätte, dürfte ich jetzt hinfahren und dann mitfahren. Es sei denn, es hat einen Motor, dann darf ich nicht. Oder? Nachhilfelehrer zum Beispiel dürfte, wenn er gewerblich ist, ins Haus kommen. Aber die Kinder dürfen nicht zum Nachhilfelehrer in dessen Räume kommen. Er fordert, Corona-Regeln jetzt überprüfen. Wir haben Widersprüche in den Maßnahmen. Es sind Dinge, die Leute auch nicht verstehen können. Längst haben Studien gezeigt, die Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen lässt tatsächlich nach. Die Menschen werden wieder mobiler. Und immer mehr Verfassungsrechtler fordern, Grundrechtseingriffe besser zu rechtfertigen. Wenn man eine Pandemie bekämpft, dann darf man auch nur solche Mittel einsetzen, die verhältnismäßig sind. Das heißt insbesondere, dass sie geeignet sind, also überhaupt etwas bringen, dass sie erforderlich sind. Das heißt, dass es keine anderen, milderen Mittel gibt und dass sie auch angemessen sind. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, schreiten Gerichte ein. Die erste Klagewelle rollt. Die Seite Lex Corona zählt bereits 200 Gerichtsentscheidungen. Die österlichen Betretungsverbote an der Ostsee. Gekippt. Generelle Demonstrationsverbote. Nicht gerechtfertigt. Und auch die 800 Quadratmeter Grenze für geöffnete Läden. Nicht ausreichend begründet. Wie stark der Rechtfertigungsdruck geworden ist, zeigt sich da, wo es im Moment so gut wie gar keine Bewegung gibt. Bei kleinen Kindern und ihren Eltern, die sie auf unabsehbare Zeit zu Hause betreuen sollen. Leider bin ich die zu Hause bleibt. Klar, er versucht es auch, aber primär ist es dann schon die Mama, die daheim bleiben muss. So langsam fehlt einem die Perspektive. Also man sieht so, das eine und das andere wird gelockert, aber als Eltern sitzt man irgendwie wirklich am kurzen Hebel und wird da irgendwie verhungern gelassen. Also es gibt angeblich schon Pläne, wie die Bundesliga weitergehen soll, aber für die Kitas gibt es überhaupt nichts. Vorsorgliche Kitaschließungen und Kontaktbeschränkungen für Jüngere sehen auch Verfassungsrechtler kritisch. Gerade bei marginalisierten Gruppen und bei Gruppen, die selbst keine eigene Lobby haben, wie beispielsweise Kinder, die nicht selbst vor Gericht ziehen können, ist die Politik natürlich unter einem erhöhten Begründungsaufwand und muss sehr gut begründen, warum gerade diese Gruppen noch weiter Freiheitseinschränkungen zulassen müssen. Bloß, damit sich die Regeln gut begründen lassen, müsste die Politik vor allem das genaue Ziel der Einschränkungen klar benennen. Doch das misslingt im Moment. Geht es um Schutz von Leib und Leben? Oder müssen wir uns auf ein Leben mit der Pandemie vorbereiten? Streben wir nach einer Zahl, mit der das Gesundheitssystem noch umgehen kann? Oder ist es jetzt doch an der Zeit, dass unsere Geschäfte auch wieder verkaufen können? Die Unsicherheit wächst. Was jetzt momentan der große Schwerpunkt sein soll, bin ich jetzt nicht so richtig informiert. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein Masterplan kann es in dem Sinne nicht geben, wenn man nicht weiß, was eigentlich auf einen zukommt. Die Gefahr ist nur, wenn immer mehr Leute nicht verstehen, warum etwas wichtig ist, macht sich am Ende jeder seinen eigenen Reim. Wir sind Abstand. Wir sind zusammen. Wir wohnen zusammen. Sie wohnen zusammen. Und ein Ding darf Mama, man ja. Tochter. Wir haben 2 Meter Abstand. Wir sind Freundinnen. Also. Einschränkungen rein auf Verdacht, das geht jedenfalls nicht mehr. Mit jeder Woche braucht es bessere, schlüssigere Erklärungen. Sonst machen Bürger und Gerichte einfach nicht mehr mit. Queridas y queridos oyentes de Contrabanda FM, Niemandsland. También en estos tiempos de la gran crisis del coronavirus, nuestra radio va a emitir respetando las nuevas reglas y normas que exige la situación. Os ofreceremos, en este extraño tiempo también, información veraz y crítica sobre las cosas que pasan en el mundo y en la ciudad de Barcelona. Veraz en la medida posible dentro del caos. Niemandsland, 91.4 de la FM, en Barcelona. Contrabanda. Vielleicht geht die Sterblichkeit ja tatsächlich hoch im Moment. Zahlen belegen es noch nicht, aber wenn sie denn hochgeht, dann muss man auch mal fragen, warum diese Maßnahmen gegen Corona, die hier jetzt greifen, die unser aller Leben und unsere Gesundheit auch einschränken, die kommen ja jetzt noch hinzu. Die Menschen trauen sich kaum noch raus, die Sportplätze sind leer, die Spielplätze sind leer. Die Gesunderhaltung auf natürliche Weise wird durch diese Verordnungen eingeschränkt. Und wir sollen jetzt, statt uns auf natürliche Weise an der frischen Luft, an der Sonne und mit gesunden Nahrungsmitteln, die wir dann auch noch produzieren können, stattdessen sollen wir warten auf einen Impfstoff. Ja? Also unsere Unabhängigkeit von der Medizin, unsere natürliche Gesundheit soll so in die Hände der Pharmaindustrie gegeben werden. Und da stehen wir dagegen auf. Das Thema Impfzwang wurde ja schon von einigen Politikern angesprochen und in einigen Medien verbreitet. Die Zustimmung dafür wurde ja schon gemanagt. Die allgemeine Angst und Panik hat schon dazu geführt, dass viele Menschen es so wollen, geradezu darauf warten. Und dieser Impfzwang, der jetzt noch nicht da ist, aber im Raum steht und vielleicht irgendwann wirklich gewollt wird von der Mehrheit, die so in Angst und Panik versetzt wurde. Dieser Zwang ist ein Eingriff in unsere persönlichen Grundrechte. Es ist ein Eingriff auf unser Recht auf persönliche Unversehrtheit, auf körperliche Unversehrtheit. Und das lassen wir uns nicht gefallen. Meine Mutter ist Ärztin. Die ist systemrelevant. Meine ist eine Lehrerin, systemrelevant. Meine beste Freundin ist Erzieherin, die ist systemrelevant. Meine Nachbarin, Krankenschwester, super systemrelevant. Paketbote und Müllmann, die Frau hinter der Kasse, Lokführer, Polizistin. Selbst Politiker finden alle plötzlich klasse. Ja, toll, toll, der Söder, toll, toll. Die sind alle systemrelevant, die sind alle systemrelevant. Die halten es am Laufen, dieses Land. Die sind alle systemrelevant. Systemrelevant, die sind alle systemrelevant. Hey, geiler Job, Leute, vielen Dank dafür. Aber was ist mit mir? Mit dir? Ja. Ich hab noch nie gehört, lasst mich durch, ich bin Clown. Nee, sagte jemand, das ist ein Notfall, ist eine Pianistin hier im Raum. Echt nicht? Nie rief jemand an und fragte, wer kann hier ein Plié? Alarm, Alarm, wer singt ein hohes D? Wer spielt uns Ass Major 7 mit einer Kreuz 11 oder einer 9? Ich würde hier schreien, hier, ich kann es machen und ich würde mich freuen. Doch das ist nicht systemrelevant, das ist nicht systemrelevant. Meine Stimme und meine rechte Hand sind nicht systemrelevant. Systemrelevant, wir sind nicht systemrelevant. Die Welt dreht sich auch ohne uns weiter. Auch ohne die pentatonische und ohne die diatonische Tonleiter. Tja, Julia, vielleicht sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir uns auch mal fragen müssen, ob wir vielleicht gar nicht so wichtig sind, wie wir selber Bitte? Immer glauben. Was? Versammlungsfreiheit. Dieses Grundrecht, für das die Demonstranten heute unter anderem auf die Straße gingen, wurde ihnen höchstrichterlich gewährt. Der private Veranstalter musste es sich aber vor dem Bundesverfassungsgericht erkämpfen. Es war jetzt unschön, dass es so weit kommen muss, weil ich sage jetzt hier 50 Leute. Eher eine kleine Demonstration hätte man wahrscheinlich auch auf einem kleinen Dienstweg machen können. 1,50 Meter Abstand zwischen den Demonstranten, das war die Voraussetzung dafür, dass die Protestveranstaltung überhaupt stattfinden durfte. Die Polizei kontrollierte, die Abstände wurden größtenteils eingehalten. Rund 50 Teilnehmer demonstrierten für Versammlungs-, Berufs- und Religionsfreiheit und gegen die Einschränkungen durch Kontaktverbote. Ich fühle mich eingeschränkt, weil ich nicht mehr arbeiten gehen kann. Ich kann meine Freunde nicht treffen. Die Kinder können sich nicht weiterbilden. Es ist einfach zu viel. Darum geht es mir, diese Unverhältnismäßigkeit im Verhältnis zu der tatsächlichen Gefahr von diesem Virus. Also ich fühle mich eingeschränkt in meiner Freizügigkeit, in meiner körperlichen Unversehrtheit. Die Stadt hatte die Veranstaltung zunächst untersagt, da es ihr nicht möglich sei, Auflagen festzusetzen, die der aktuellen Pandemielage gerecht würden. Der Veranstalter zog vor das Bundesverfassungsgericht, das entschied, die Aussage der Stadt sei viel zu pauschal. Ein Erfolg für die Demonstranten heute in Stuttgart, die diesen nach der langen Zeit der sozialen Distanzierung intensiv dafür nutzten, wieder mit anderen ins Gespräch zu kommen, mit 1,50 Meter Abstand. Привіт з України. Передаю палкі вітання всім слухачам Niemands Land на радіохвилі Контрабанда FM 91.4 Barcelona. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch heute auch ein paar brandneue Songs von mir vorzustellen. Ich sagte ja zu Beginn der Show, mir ist es anfangs total schwer gefallen, also mit der Situation irgendwie klarzukommen und kreativ zu sein. Also das habe ich gar nicht hingekriegt. Und dann jetzt aber in den letzten Tagen aber doch. Also seit eben dieser Auftritt so das Licht am Ende des Tunnels so hervorschien, wow, und ich Sachen hatte, auf die ich hinarbeiten konnte. Da, zack, war konnte ich auf einmal wieder den Stift in die Hand nehmen und Sachen aufschreiben, die ich gerne mit euch teilen möchte. Die sind wirklich, also ich habe noch nie gesungen, so, wow, vor Publikum, wann auch. Das ist quasi hier bei TV Noir heute Abend. Das ehrt uns. Die Welturaufführung, die nächsten beiden Stücke. Das ganze Land befindet sich im Ausnahmezustand und die Stimmung ist eher so moll. Keiner hat einen Plan und nicht die leiseste Ahnung, wie es alles weitergehen soll. Tja, verdrängst du deine Existenzängste und ertränkst du sie mit ein paar Wodkas. Doch irgendwann schalte ich dann das Radio an und höre eine neue Folge Podcast. Wie vermutlich auch der ganze Rest der Republik, im Westen wie im Osten, in der NDR-Info-Audiothek, das Coronavirus-Update. Mit Christian Drosten, dem Virologen der Berliner Charité. Christian Drosten, der alles so erklärt, dass ich es auch verstehe. Yeah. Und während wir uns alle hier voneinander distanzieren und in der Isolation verrosten, hält dieser Mann das Land auf dem neuesten Stand und bleibt für uns auf Posten. Christian Drosten, Christian Drosten, yeah. Er ist der, der uns fundiert, differenziert über die aktuelle Lage informiert und uns, seit hier das Virus grassiert, durch diese fiese Krise navigiert. Alles, was er sagt, finde ich mega integer, eloquent und wohl überlegt. Er ist ruhig, pragmatisch, durch und durch sympathisch und angenehm unaufgeregt. Dieser Mann ist für mich der Fels in der Brandung, ohne ihn wär ich völlig lost, denn kaum ein Zweiter weiß wie er so sehr Bescheid und leitet uns durch diese schwere Zeit wie Christian Drosten. Er ist meine tägliche Konstante, mittlerweile zweimal die Woche. Christian Drosten, durch den ich Wörter lerne, die ich gar nicht kannte, wie Polymerase-Kettenreaktion. Ach, wenn auch so Typen wie Trump und Bolsonaro und all die übrigen Pfosten nicht so faktenresistent und reaktionär, sondern eher mehr wie er. Christian Drosten, Christian Drosten, Pandemieflöten-Solo. Ah.

Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Nachrichten an diesem wunderschönen heutigen Montag, dem 4. Mai 2020. Beginnen wir mit einer Meldung aus dem Raubtierkapitalismus. Pandemie-Profiteur des Tages ist Herr Warren Buffett, USA, New York, Washington. Er gilt als Woodstock des Kapitalismus. Üblicherweise pilgern Spekulanten in Scharen nach Nebraska, wenn Warren Buffett zur Hauptversammlung von Berkshire Hathaway lädt. Doch Corona-bedingt müssen seine Jünger in diesem Jahr vor dem Bildschirm Platz nehmen. Am Samstag verbreitete das Orakel von Omaha frohe Kunde unter den daheimgebliebenen Couponschneidern. Buffett interessiert sich nicht für Pandemie. Wir hatten schon größere Probleme, raunte er und besann sich seiner früheren Worte. Seien Sie ängstlich, wenn die Welt gierig ist, und seien Sie gierig, wenn die Welt ängstlich ist. Im ersten Quartal verbuchte Buffett einen Zuwachs von 5,9 Milliarden Dollar. Eine Steigerung von 6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wie er das gemacht hat? Ganz einfach. Finanzkapitalisten sind nicht an der Produktion beteiligt. Wenn ein Werk schließt, stoßen Spekulanten ihre Beteiligung ab. So hat auch Buffett einfach umgeschichtet. Das Aktienpaket der großen US Airlines, bei denen er rund 10% sein Eigen nannte, ist er rechtzeitig losgeworden. Die Versicherungsbranche bescherte ihm stattdessen satte Zugewinne. Der laut Forbes Magazin viertreichste Mensch der Welt gab sich siegesbewusst. Amerikanische Wunder und die amerikanische Magie haben immer gesiegt und sie werden es wieder tun. Sein Anlagetipp: Wetten Sie niemals gegen Amerika. Nur ein Problem verfolgt ihn, wie viele andere Hochvermögende auch. Sie wissen nicht, wohin mit ihrem vielen Geld. Die Märkte sind abgegrast. Buffett tut sich mit Zukäufen seit langem schwer, da ihm die Bewertungen zu hoch sind. Wir sehen nichts besonders Attraktives, sagte er am Samstag. Vielleicht doch mal eine Wette auf den Niedergang des Imperiums, empfehlen wir. Die Chancen steigen. Dies war eine Meldung aus der jungen Welt. Der Text stammt von Simon Zeise. Die zweite Meldung handelt vom Thema Pressefreiheit. Nach dem brutalen Angriff auf ein Drehteam der Heute-Show des ZDF am 1. Mai in Berlin sind die Hintergründe der Tat unklar. Das siebenköpfige Team der Satire-Sendung hatte am Freitagnachmittag bei einer Demonstration gefilmt. Bei dieser Hygienedemo, wie sie sich nennt, protestierten Menschen für Grundrechte während der Corona-Krise. Wiederholt nutzten aber auch AfD- und NPD-Politiker sowie weitere extrem rechte Akteure die Veranstaltung für ihre Propaganda. Auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vor der Volksbühne selbst hatten Gegendemonstranten eine Kundgebung angemeldet, die von der Polizei abgeriegelt wurde, sodass zahlreiche Hygienedemonstranten in Seitenstraßen auswichen. Nach ihren Dreharbeiten wurde das TV-Team laut Polizei von 20 bis 25 Vermummten angegriffen. 6 der ZDF-Mitarbeiter mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Angreifer seien mit Totschlägern auf das Team losgegangen, zitierte das ZDF Harald Ortmann, den Geschäftsführer der beteiligten Produktionsfirma TV United. Unserem Tonassistenten wurde ins Gesicht getreten mit einer Brutalität, mit der man in Kauf genommen hat, dass es ein Mensch nicht überlebt. Nach der Attacke wurden zunächst 6 Tatverdächtige festgenommen. Am Samstag wurden sie jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Es sei kein Haftbefehl erlassen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin mit. Bei 4 der Festgenommenen habe kein dringender Tatverdacht vorgelegen. Bei 2 seien keine Haftgründe gegeben gewesen. Laut dem Sprecher der Behörde, Martin Steltner, seien sie eher dem linken Spektrum zuzurechnen, wie er dem RBB sagte. Er fügte auf Nachfrage von dpa hinzu, weil sie bekannt waren, aus welchem Grund auch immer. Das ist alles Gegenstand der Ermittlungen. Nähere Details nannte er auch der jungen Welt gegenüber nicht. Wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin am Sonntag gegenüber dpa sagte, waren die Täter bei Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet. Laut Zeugenaussagen seien sie mit Fahrrädern und einem Auto unterwegs gewesen. Die innenpolitische Sprecherin von Die Linke im Bundestag, Ulla Jelpke, verurteilte den Angriff scharf. Für sie sei es nicht vorstellbar, dass die Täter aus dem linken Spektrum gekommen seien. Das war eine organisierte, verabredete Attacke. Rechte kommentierten den Angriff in sozialen Medien hämisch, zum Beispiel: Da hat es wenigstens mal die Richtigen getroffen. Der AfD-Vizechef Stefan Brandner hetzte aus diesem Anlass erneut gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mittlerweile gibt es weitere Lockerungen bei der Pandemie-Ausgehverbotsregelung zu vermelden. Viele Bundesländer lockern jetzt weitere Maßnahmen. Berlin, Sachsen-Anhalt lockert die seit 6 Wochen wegen der Corona-Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen. Vom heutigen Montag an dürfen 5 Menschen zusammen unterwegs sein, auch wenn sie nicht in einem Haushalt leben. wie die Landesregierung am Sonnabend beschloss. Bisher war nur die Begleitung durch einen Menschen oder durch mehr Angehörige des eigenen Haushalts erlaubt. Auch das Saarland weicht teilweise von der Bundeslinie ab und gestattet ab heute Montag beispielsweise private Treffen mit Angehörigen eines weiteren Haushalts. Baden-Württemberg wagt nach einigen Wochen des sogenannten Lockdown weitere Schritte zurück in die Normalität. Unter anderem Spielplätze, Museen und Zoos sollen diese Woche wieder öffnen dürfen. In Schleswig-Holstein können zudem die Geschäfte vom nächsten Sonnabend an wieder unabhängig von der Größe ihrer Verkaufsfläche öffnen. Bisher galt eine Beschränkung der Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter. Kanzleramtschef Helge Braun warb derweil um Verständnis dafür, dass es bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen zu Ungleichbehandlungen kommen könne. Beim schrittweisen Öffnen des Alltagslebens kann es nicht immer eine absolute Gleichberechtigung aller gesellschaftlichen Bereiche geben, weil unser Vorgehen eben schrittweise ist, sagte der CDU-Politiker der Welt am Sonntag. Eine weitere Meldung aus Berlin. Der Parteitag der Grünen fand dieses Jahr digital statt. Am Wochenende hat der erste komplett digitale Parteitag in der BRD stattgefunden. Bündnis 90 Die Grünen forderten am Sonnabend zur Bewältigung der Corona-Krise ein 100 Milliarden Konjunkturprogramm sowie ein EU-Programm von 1 Billion Euro, das durch gemeinsame Anleihen finanziert werden solle. Die meisten Redebeiträge für den kleinen Parteitag wurden live zugeschaltet, einige aber auch als Video eingespielt. Die rund 100 Delegierten stimmten online ab. Thema Sozialleistungen. Berlin. In einem gemeinsamen Aufruf fordern Sozialverbände 100 Euro monatlich Soforthilfe für Menschen, die Lohnersatzleistungen beziehen. Der AWO-Bundesverband erklärte am Samstag, der Lockdown komme arme Menschen besonders teuer zu stehen. Die wenigsten Betroffenen verfügen über Rücklagen. Durch das Zuhausebleiben wachse der Energieverbrauch. Die Kosten für Grundnahrungsmittel stiegen. Zusätzlich müssten notwendige Schutz- und Hygieneartikel gekauft werden. Werfen wir einen Blick aus Europa hinaus, über die Grenzen Europas. Eine Meldung aus Caracas. Die bolivarischen Streitkräfte Venezuelas haben am Sonntagmorgen einen feindlichen Invasionsversuch vereitelt. Wie der venezolanische Innenminister Néstor Reverol laut Nachrichtensender Telesur auf einer Pressekonferenz mitteilte, hätten Söldner den Versuch unternommen, von Kolumbien aus mit Schnellbooten auf dem Seeweg nach Venezuela zu gelangen und heimlich ins Land einzudringen. Reverol hob hervor, dass das Ziel der Gegner darin bestehe, Anschläge wie etwa die Ermordung von Führern der Revolutionsregierung zu begehen und Gewalt im ganzen Land zu schüren. Einige Terroristen seien dank des rechtzeitigen Vorgehens von Armee und Polizei getötet, andere verhaftet worden. Weitere Festnahmen können folgen, da die Operation noch im Gange sei. Eine Meldung über weltweite Corona-Totenzahl. Paris. Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus ist weltweit auf mehr als 243.000 gestiegen. Wie am Sonntag eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab, starben rund um den Globus bisher mindestens 243.637 Infizierte. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen stieg weltweit auf mehr als 3,4 Millionen. Die USA sind mit mehr als 1,1 Millionen Infektions- und 66.385 Todesfällen weiterhin das am stärksten betroffene Land. Europa ist mit mehr als 1,5 Millionen Fällen und mehr als 142.611 Toten nach wie vor der am stärksten betroffene Kontinent. Wie immer an dieser Stelle das Tagesgeschehen übernommen von der ARD, Tagesschau in 100 Sekunden. 4. Mai 2020. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Prozess um Love Parade-Unglück eingestellt. Bei den letzten drei Angeklagten hatte das Landgericht Duisburg nur eine geringe Schuld vermutet. Das Verfahren endet damit nach knapp 2,5 Jahren ohne Urteil. Bei der Love Parade 2010 waren in einem Gedränge 21 Menschen gestorben, mehr als 650 wurden verletzt. Schüler kehren bundesweit in die Schulen zurück. Nach wochenlanger Corona-Pause sollen zunächst nur einzelne Jahrgänge Präsenzunterricht bekommen. Auch die Friseursalons öffnen heute erstmals wieder. Die Branche rechnet mit einem Kundenansturm. EU plant internationale Impfstoffallianz. Auf einer Geberkonferenz, die Kommissionspräsidentin von der Leyen organisiert hat, sollen online rund 7,5 Milliarden Euro zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffs gesammelt werden. Dieser soll dann weltweit zugänglich gemacht werden. Bundeskanzlerin Merkel hatte bereits einen deutlichen finanziellen Beitrag aus Deutschland angekündigt. Zahl der Neuinfektionen sinkt weiter. Das Robert-Koch-Institut registrierte bundesweit 679 neue Fälle, etwas weniger als gestern. Insgesamt haben sich mehr als 163.000 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Toten stieg um 43 auf 6.692. Trump rechnet mit Corona-Impfstoff noch in diesem Jahr. Das sagte der US-Präsident bei einer Veranstaltung des US-Senders Fox News. Er räumte zugleich ein, dass Experten seine Einschätzung in Zweifel ziehen könnten. An einem Impfstoff wird weltweit geforscht. Mit einigen Präparaten laufen bereits klinische Tests. Und das Wetter heute im Norden freundlich und häufig trocken. In der Mitte Wolken verhangen und gebietsweise Regen. Und im Süden neben dicken Wolken Sonnenschein, aber Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte von 9 bis 23 Grad. Auf der Homepage der Organisation reporterohnegrenzen.de gibt es einen langen, langen Bericht über die Pressefreiheit in der Corona-Krise. Ich zitiere einmal ein paar Stellen, um den Hörerinnen und Hörern einen Eindruck zu vermitteln. Die Covid-19-Pandemie, so heißt es da, hat weltweit gravierende Auswirkungen auf die Pressefreiheit. Regierungen halten Informationen über das Ausmaß der Epidemie zurück. Manche Regime versuchen, die Berichterstattung zu manipulieren. Journalistinnen, Journalisten und ihre Redaktionen werden festgenommen oder angefeindet, weil sie unabhängige Informationen über die Epidemie veröffentlichen. Einige Regierungen sammeln flächendeckend sensible Daten oder bestrafen die Verbreitung falscher, sogenannter falscher Informationen zur Corona-Krise. Inhaftierte Medienschaffende sitzen in überfüllten Gefängnissen mit schlechter Gesundheitsversorgung fest. Akut bedrohte Journalistinnen und Journalisten können wegen geschlossener Grenzen nicht ins Ausland fliehen. Gerade in einer Krise wie der Corona-Pandemie ist Pressefreiheit unverzichtbar, sagte der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mihl. Angesichts der dramatischen Entwicklungen weltweit müssen die Menschen in der Lage sein, sich aus vielfältigen Quellen zu informieren und das Handeln der Behörden auch kritisch zu hinterfragen. Viel zu viele Regierungen reagieren auf die Corona-Krise mit autoritären Reflexen wie Zensur, Überwachung, Repression und Desinformation. Wer jetzt eine unabhängige Berichterstattung einschränkt, vergrößert nicht nur die Verunsicherung, sondern setzt Menschen auch ganz realen Gefahren aus. Einige Staaten reagieren mit einer unverhohlenen Einschränkung der Pressefreiheit oder mit Zensur auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie. Die üblichen Verdächtigen sind natürlich wieder China und Iran, die versuchten von Anfang an das Ausmaß der Epidemie zu vertuschen und unabhängige Berichte darüber zu verhindern. In Ungarn will die Regierung ein Notverordnungsgesetz durchsetzen, das neben weitreichenden Vollmachten für den Ministerpräsidenten bis zu, Achtung, 5 Jahre Haft für die Veröffentlichung falscher oder verzerrter Berichte vorsieht, die den Schutz der Öffentlichkeit behindern. Nun zählt Reporter ohne Grenzen eine lange, lange Liste von Ländern auf. Das geht über Honduras, nach Ägypten, in die Türkei natürlich, wo es ganz schlimm ist, Slowenien. Dann gibt es auch ein großes Problem mit der digitalen Überwachung und Auswertung von Ortungsdaten, eine große Gefahr, die hier auf die Menschheit zukommt. Mehrere Staaten, so führt Reporter ohne Grenzen weiter aus, haben Ortungsdaten und individuelle Bewegungsprofile verwendet, um Kontaktpersonen von Corona-19-Erkrankten zu identifizieren. China hat sein bestehendes, umfassendes System digitaler Überwachung noch einmal massiv ausgeweitet, um die Bewegungen seiner Bürgerinnen und Bürger zu überwachen und zu kontrollieren. Zusätzlich verschärfte China seine Zensur sozialer Medien, unter anderem mit 9 Verordnungen, die eine massenhafte Löschung von Nutzerprofilen erlauben. Zum Thema Deutschland veröffentlicht Reporter ohne Grenzen Folgendes. In Deutschland zog Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erst nach massiver Kritik einen Vorschlag vorläufig zurück, die Kontaktpersonen von Corona-Infizierten per Handyortung aufzuspüren. Medienberichten zufolge soll der Vorschlag jetzt überarbeitet und irgendwann noch einmal vorgestellt werden. Ein großes Problem während der Corona-Krise ist natürlich auch die Desinformation und manipulierte Narrative. Spätestens seit Ende Februar streuen chinesische Regierungsvertreter in Medienäußerungen Zweifel daran, dass das Corona-19-Covid-Pandemie-Virus in China begann. Chinas Botschafter in mehreren Ländern haben der jeweils einheimischen Presse vorgeworfen, das Image Chinas durch Lügen zu beschmutzen und das Coronavirus zu politisieren. Inzwischen forcierten Chinas Behörden und Staatsmedien die Darstellung. Die Regierung habe die Epidemie im eigenen Land im Griff und ihr Krisenmanagement sei dem westlicher Demokratien überlegen. Dabei reagierte die Regierung in Peking von Anfang an mit Vertuschung und Zensur auf den Covid-19-Ausbruch und verlor dadurch wertvolle Zeit zur frühzeitigen Eindämmung der neuen Krankheit. Ein Blick nach Russland. Staatliche und staatsnahe russische Medien verbreiten nach Beobachtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes in großem Stil Desinformationen zur Corona-Krise, sowohl für ein russisches Publikum als auch in anderen Ländern. Brasilien natürlich ganz schlimm. Brasiliens rechtsextremer Präsident Jair Bolsonaro wirft den Medien vor, sie verbreiteten Hysterie über die Auswirkungen des Virus, um ihn aus dem Amt zu drängen. Und natürlich der Clown Nummer 1 des Weltimperialismus, US-Präsident Donald Trump, der verharmloste die Gefahren durch das Coronavirus wochenlang und warf den Medien vor, mit ihrer Berichterstattung über dessen Ausbreitung Panik zu verbreiten. Ja, wer weitere Informationen braucht, will und sich angucken will, nach Ländern geordnet, auf der Homepage von reporterohnegrenzen.de gibt es da umfassende Informationen zu vielen Bereichen und aus vielen Ländern. Herr Michael Rediske, Vorstand von Reporter ohne Grenzen, fügt zum Thema China Folgendes hinzu. Es gibt in China praktisch keine freie Presse. Jedenfalls keine offizielle Presse. Über Online-Medien werden kritische Stimmen verbreitet, aber die werden auch sehr schnell zensiert. Die Accounts werden lahmgelegt und die Leute werden verhaftet oder auch man lässt sie verschwinden. Weltweit sind die Reporter ohne Grenzen besorgt. Journalisten würden, wie zum Beispiel in der Türkei oder Ägypten, ins Gefängnis geworfen. Populistische Politiker wie in Brasilien und den USA diskreditieren die freie Presse als Quellen von Fake News. Und Online-Arbeiten erleichtere die Zensur auch noch. Es ist sehr einfach, vor allen Dingen auch in repressiven Staaten, diese ganze Online-Überwachungsinfrastruktur zu nutzen, um festzustellen, mit wem redet denn ein Journalist gerade? Was sind seine Netzwerke? Wo bekommt er Informationen her? Gut steht es für die Pressefreiheit vor allem in Skandinavien. Und auch Deutschland hat sich verbessert um 2 Plätze auf Rang 11. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland vom heutigen Montag, dem 4. Mai 2020. Beginnen wir mit einer Meldung zum Thema Kultur. Geplatztes Konzert. Musik, die die Leute eigentlich zusammenbringen sollte, entzweit sie. Es klang so schön. Von 25 Dächern der Stadt Barcelona wird live ein einmaliges Dachkonzert mit vielen guten, renommierten Musikern der Musikszene hier in Barcelona und Katalonien übertragen. Geplant war der 9. Mai. Über Kameras und Drohnen sollte eine Live-Übertragung im Fernsehen BTW stattfinden. Die Idee kam vom Rathaus unter Ada Colau. Aber es kam mal wieder ganz, ganz anders. Ein Sektor der katalanischen Musik- und Polizszene fand ein riesiges Haar in der Suppe. 200.000 Euro sollte das kosten, was? So etwas in Coronavirus-Zeiten, wo so viele Menschen und Künstler notleiden? Entrüstet begannen erst einige, dann viele, ihre Teilnahme an dem Event abzusagen. Und eine Empörungskampagne auf Twitter wurde losgetreten. Begonnen hatte die Absage die Gruppe Charango. Dann zogen Sopa de Cabra, Els Cáceres und andere nach. Die technische Leitung des Konzerts war den Produktionsfirmen El Terrat und Media Pro übertragen worden. Das war eigentlich keine gute Wahl, das muss man zugeben. Sehr kommerzielle und auf Gewinnstreben ausgerichtete Unternehmen. Als das Rathaus noch zögerte, wie man den Leuten erklären sollte, dass dies eine Art Investition in den Kultursektor bedeutete, kamen weitere Absagen, etwa von Silvia Pérez Cruz und Manolo Garcia, zwei Größen in der Musikszene hier in Spanien, sehr wichtige Leute. Das Konzept des Konzerts war es, den Menschen in diesen Zeiten des Eingesperrtseins Mut über die Kultur und die Musik zuzusprechen und ihnen etwas Schönes zukommen zu lassen. Aber es war zu spät, die Welle war schon in vollem Gang. Alle ließen sich vom wirtschaftlichen Argument, dass das Konzert zu teuer sei, mitreißen. Auch soll, so erklärte man auf Twitter einigen Gruppen, wie Els Cáceres 1.500 Euro Gage angeboten worden sein, während andere wiederum gratis hätten spielen sollen. Ada Colau erklärte am Abend auf Facebook, das Konzert wird nicht stattfinden. Sie bedauerte gleichzeitig, dass es zwar Gründe zur Kritik gebe, aber dass die Lynchstimmung im Netz von bestimmten Sektoren gegen das Rathaus unakzeptabel sei. Besonders aus dem Lager des Independentismo um PDeCAT kamen hässliche Hetzkommentare gegen die Politik des Rathauses. Sowohl ERC als auch der Puigdemont-Sektor schossen sich in den Sozialforen im Netz auf das Rathaus ein. Selbst Puigdemont gab aus Brüssel wie immer seinen Senf dazu und sprach von einer schlechten Handhabung durch Ada Colau und so weiter und so weiter. Fazit: Sie lassen keine Gelegenheit aus, um Ada Colau eins auszuwischen. Thema Armut unter der Pandemie. 500.000 Personen leben in Katalonien in extremer Armut. Das sagt eine Statistik der Generalitat. 380 Millionen Euro, das sind 0,8% des Haushalts, sind für Maßnahmen gegen diese Extremarmut vorgesehen. Das klingt viel, ist aber wenig, wenn man überlegt, dass im Baskenland, eine autonome Region zum Vergleich, der Faktor hier bei 4,3% liegt. Eine Meldung zum Thema Kirchen. Gut Kirschen essen. 25% weniger Erntehelfer stehen den Obstbauern in diesem Frühling für die Kirschenernte in Katalonien zur Verfügung. Schuld sind hierfür die Einreisebeschränkungen an den Grenzen. Von den 40.000 Erntehelfern, die in jedem Frühling zur Obsternte nach Katalonien kommen, werden ca. 10.000 nicht einreisen dürfen. Das vermeldet die Unión de Pagesos, das ist der katalanische Bauernverband. Thema Pandemie. Die Pandemie wirft den politischen Kalender hier in Katalonien über den Haufen. Immer noch ist das politische Leben hier in dieser autonomen Region durch die Coronavirus-Krise im Schockgefrierzustand. Da haben wir zum Beispiel die Wahlen in der autonomen Region Katalonien. Die sind auf einen unbestimmten Termin vertagt. Torra hatte ja im Januar noch groß getönt, dass er jetzt Wahlen anberaumen werde. Davon hört man im Moment nichts. Der sogenannte Dialogtisch Mesa de Diálogo zwischen Separatistenparteien und dem spanischen Staat ist ebenfalls auf Eis gelegt. Dann gibt es da die Neuordnung im rechtskatalanischen Sektor, den nennt man den Sektor Postconvergente, da tut sich im Moment gar nichts. Ebenfalls im rechten Sektor der spanischen Parteien, da gibt es die theoretische Allianz zwischen PP und Ciudadanos hier in Katalonien, ist ebenfalls gestoppt. Und natürlich, die Parteikandidatenwahlen bei Podemos stehen noch aus und werden im Moment nicht durchgeführt werden können. Das Land liegt immer noch lahm. Thema Ausgehen, Abbau der Beschränkungen. Am gestrigen Sonntag wurden in Barcelona 70 von 146 Parks und Parkanlagen wieder eröffnet, die seit dem 14. März wegen der Corona-Pandemie geschlossen worden waren. Allerdings gab es Auflagen wie Abstandsregeln und Bänkenutzung. Die Spielplätze hingegen bleiben weiterhin wegen der hohen Ansteckungsgefahr geschlossen. Verbrechen in der Crime City. Endlich ist es den Mossos de Squadra gelungen, den obdachlosen Mörder zu verhaften. Es handelt sich um einen 35-jährigen Brasilianer, der in einem Wohnwagen in Las Planas im Stadtteil San Cugat lebt. Der Mann ist ein Serienmörder. Bisher, so die Polizei, gehen wohl nachgewiesenermaßen 3 Morde auf sein Konto, doch untersuche man nun auch weiter zurückliegende Morde unter dem Blickwinkel neuer Erkenntnisse. Der obdachlosen Mörder fuhr zu den Tatorten per Bus und durchquerte die gesamte Stadt trotz Ausgangssperre. Sowohl auf Kamerabildern als auch aufgrund von Spurensicherung handelt es sich bei dem Verhafteten offenbar zweifellos um den Serientäter. KZ-Gedenken in Barcelona. Das Rathauskonsortium hat am vergangenen Mittwoch einstimmig auf seinem Plenum die Goldene Ehrenmedaille, eine Art Verdienstorden der Stadt Barcelona, an die beiden Organisationen Amical de Mauthausen und Amical de Ravensbrück vergeben. Es handelt sich um 2 Vereine ehemaliger spanischer KZ-Häftlinge und Überlebende. Anlass war es, am 75. Jahrestag der Opfer des Faschismus zu gedenken. Die Amical-Organisation wurde nach Kriegsende gegründet. Der Konzejal für Memoria Histórica, Herr Jordi Rebassa, ermahnte in einer Ansprache, die Nazi-Infamie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Am Helfen konsumieren, was uns täglich dargeboten wird. Wir sind vor Ort, wir sind parallel im Netz. Deine Schwingung, die wir nicht registrieren, von den Ikonen lebt keiner ohne uns. Innovationen werden besonders geschätzt. Leute, erscheinen selten auf der Leinwand. Wir schauen lieber zu und winken unseren Helden Glück. Leute wie ich, wir sind ohne Konkurrenz im Verbreiten von Anonymität. Der Stoff, aus dem die Megasterne sind, ist durchaus göttlich. In uns wohnt eine komplett andere Natur. Latente Presse und grelles Rampenlicht, zu viele Freunde sind unerträglich. Öffentlichkeit behindert uns nur. Leute wie ich erscheinen selten auf der Leinwand. Wir schauen lieber zu und winken unserem Helden Glück. Leute wie ich, wir sind ohne Konkurrenz im Verbreiten von Anonymität. Und erreicht mich dann der Neid, entsetzt von Zeit zu Zeit, reiß ich die Fenster auf und sehe tausend Leute wie mich, Leute im Niemandsland. Wie blind kann man eigentlich sein? Das fragt sich der Medizinhistoriker Frank Snowden in einem Interview, das er letzte Woche dem Spiegel gab. Er erklärt, warum die Menschen von der Gefahr einer Pandemie nichts wissen wollten und was sie daraus lernen sollten, wenn sie den nächsten Ausbruch überleben wollen. Snowden ist 73 Jahre alt und Professor für Medizingeschichte an der amerikanischen Yale University und Autor des Buches Epidemics and Society – From Black Death to Present. Vor fast 50 Jahren erlebte er einen Choleraausbruch in Rom auf Forschungsreise. Jetzt hält ihn Covid-19 in der italienischen Hauptstadt fest. Wieder haben ihn seine Studien dorthin getrieben. Der Historiker infizierte sich mit dem Coronavirus. Als er am vergangenen Montag mit dem Spiegel sprach, war er noch in Quarantäne. Herr Professor Snowden, Sie haben vor Jahren gewarnt, SARS, die Vogelgrippe und Schweinegrippe seien nur Vorboten von etwas Größerem, einer schweren Pandemie. Dachten Sie schon da an einen Erreger wie SARS-CoV-2? Snowden, oh ja, und natürlich habe nicht nur ich eine Pandemie mit einem per Tröpfcheninfektion übertragenen Virus befürchtet. Virologen und Epidemiologen auf der ganzen Welt haben immer wieder davor gewarnt. Ich frage mich wirklich, wie blind kann man eigentlich sein? Wenn Donald Trump jetzt sagt, wer das denn hätte wissen können, dann kann ich nur antworten, jeder. Warum wurde die Botschaft nicht gehört? Snowden, leider teilen Menschen, die vor etwas warnen, oft das Schicksal der Seherin Cassandra. Anthony Fauci, der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases in den USA, hat das Problem 2006 ganz einfach erklärt. Wenn man in der Karibik lebt, dann sagen einem die Wissenschaftler, dass irgendwann ein Hurricane kommen wird. Sie können nicht sagen über die Stärke des Sturms und wann er kommt, aber natürlich muss man sich darauf vorbereiten. Genauso verhält es sich mit einer Pandemie. Aber was haben wir gemacht? Nach kurzen Pausen der Angst, nach SARS und der Vogelgrippe, hatten wir die Gefahr einfach vergessen. Deshalb gibt es jetzt keine gemeinsame Pandemiepolitik der Europäischen Union. Deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation zu wenig Geld. Deshalb haben wir in vielen Ländern nicht genug Reservekapazitäten in den Krankenhäusern. Spiegel, Corona wird inzwischen schon mit der Pest verglichen. Aber wenn man die Berichte über diese entsetzliche Seuche liest, die jahrhundertelang in Europa wütete, kommt man sich in einem behüteten westeuropäischen Homeoffice wie ein Weichei vor? Snowden lacht. Schön, dass Sie dieser Gedanke tröstet. Mir geht es genauso. Obwohl ich Covid-19 sehr ernst nehme. Mit der Pest sollte man die Krankheit nicht vergleichen. Die Pest hat zwischen 1347 und 1743 in Europa ungefähr 100 Millionen Menschen auf grausame Weise getötet, ganze Landstriche entvölkert und einen Schrecken verbreitet, den ich dem Coronavirus nicht zutraue. Spiegel: Wir sind verwöhnt von unserer zuverlässigen Gesundheitsversorgung. Snowden: Sagen wir es mal so. Während wir heute beim Warten auf den Impfstoff verzweifeln, hätten die Bewohner von Florenz damals wahrscheinlich vor Freude getanzt, wenn man ihnen gesagt hätte, dass es in 18 Monaten einen Impfstoff gegen die Pest geben würde. Ich glaube, dass es nicht unbedingt die Krankheiten mit der höchsten Sterblichkeitsrate sind, die den größten Schrecken verbreiten und zu den größten politischen Umwälzungen führen. Spiegel: Sondern? Snowden: Ich glaube, dass es vor allem neue, unbekannte Seuchen sind, die urplötzlich auftauchen, so wie das neuartige Coronavirus. Seuchen, deren Krankheitsverlauf man nicht richtig einschätzen kann. So waren die Pocken zwar eine grausame Krankheit, die mehr als die Hälfte ihrer Opfer, oft Kinder, tötete und viele Menschen lebenslang entstellte. Und natürlich hatten die Menschen Angst vor den Pocken. Aber zu Beginn des 18. Jahrhunderts hatte man sich mit dieser Krankheit auch arrangiert. Man nahm sie schicksalhaft hin. Ähnlich wie die Tuberkulose? Snowden: Bei der kommt hinzu, dass man nicht schnell daran stirbt, sondern jahrelang dahinsiecht. Im 19. Jahrhundert galt es als ein wenig romantisch, an TB zu leiden. Durch Erreger wie das Pest- oder Cholera-Bakterium fielen Menschen manchmal sogar auf öffentlichen Plätzen plötzlich tot um. Pestärzte waren überfordert und hilflos. Das sind Bilder, wie sie ähnliche auch aus Wuhan auf die Fernseher der Welt übertragen wurden. Ich kann mir gut vorstellen, wie durch eine solche Ausnahmesituation politische Umbrüche und Wirtschaftskrisen angeheizt werden, selbst dann, wenn die Sterberate wie bei Covid-19 vergleichsweise niedrig ist. Spiegel: Manche Beobachter orakeln bereits, China könne dank der Coronavirus-Krise zur Weltmacht aufsteigen. Snowden: So wie die USA durch Gelbfieber. Wie bitte? Snowden: Ja, das reicht etwas weiter zurück. Um 1800 herum war das heutige Haiti, das damals zu Frankreich gehörte, dank der riesigen Zuckerrohrplantagen eine der reichsten Kolonien der Welt. Aber dann kam es dort zu einem Sklavenaufstand. Napoleon, der durchaus Ambitionen hatte, in der neuen Welt weiter Fuß zu fassen, wollte diesen Aufstand mit mehr als 60.000 Soldaten niederschlagen. Doch ein Großteil von ihnen wurde auf Haiti vom Gelbfieber dahingerafft. Napoleon musste seine Pläne aufgeben und hat 1803 auch das damalige Louisiana an die USA verkauft. Damit verdoppelten die USA auf einen Schlag ihr Staatsgebiet, ein wichtiger Schritt in Richtung Supermacht. Spiegel: Sind Großmächte durch Mikroben untergegangen? Snowden: Viele. Schon zum Untergang des antiken Griechenland hat wahrscheinlich die sogenannte attische Seuche entscheidend beigetragen, eine tödliche und bis heute rätselhafte Krankheit, bei der der Körper von Bläschen übersät wurde. Beim Untergang des Römischen Reiches hat, neben vielen anderen Faktoren, auch die Malaria eine Rolle gespielt, die sich ab dem 5. Jahrhundert in Südeuropa ausbreitete. Wer überlebte, hatte lebenslang immer wieder Fieberschübe und konnte nicht mehr so hart arbeiten wie vorher. Das hat den Niedergang der Landwirtschaft verschärft. In Großbritannien wurde die Herrschaft des House of Stuart von den Pocken beendet und Napoleons Armee wurde in Russland nicht auf dem Schlachtfeld, sondern von Fleckfieber und Ruhr vernichtet. Spiegel: In der jetzigen Pandemie spielen sich auch ethische Dramen ab, etwa bei der Diskussion um die weitgehende Stilllegung des öffentlichen Lebens, in der es ja im Kern um den Konflikt zwischen Wirtschaft und Menschenleben geht. Snowden: Das war bei der Cholera ganz ähnlich. Von 1851 bis etwa 1910 gab es regelmäßig internationale Konferenzen, in denen Maßnahmen gegen die Ausbreitung abgestimmt wurden, etwa Quarantäne für Schiffsbesatzungen oder Reisebeschränkungen. Heftig diskutiert wurde dabei auch über die wirtschaftlichen Folgen solcher Maßnahmen, etwa darüber, dass eine 5-tägige Quarantäne den Betrieb des Suezkanals unwirtschaftlich machen würde. Spiegel: Debatten wie heute? Snowden: Absolut. Und es gibt weitere Beispiele. 1720 etwa erreichte ein Handelsschiff, beladen mit kostbaren Stoffen aus Smyrna und der Levante, das südfranzösische Marseille. Unterwegs waren bereits 8 Seeleute, ein Passagier und der Schiffsarzt an der Pest gestorben. Trotzdem wurde der Druck örtlicher Kaufleute, die Quarantäne der Besatzung auf einer Insel vor der Stadt, die eigentlich 40 Tage hätte dauern müssen, auf 10 Tage verkürzt und die Ware nicht verbrannt. Als Folge starb mehr als die Hälfte der 100.000 Einwohner von Marseille an der Pest. Die verkürzte Quarantänezeit wurde damals verharmlosend kleine Quarantäne genannt. Mich erinnert das ein wenig an Donald Trump, der von Covid-19 zunächst als Erkältung und Grippe gesprochen hat. Spiegel: Also finden Sie doch Parallelen zwischen der heutigen Pandemie und der Pest, Snowden. Einige gibt es schon. Etwa, dass die Superreichen jetzt vor Covid-19 an abgeschiedene Orte fliehen, so wie sich in dem berühmten Werk Decamerone des italienischen Dichters Giovanni Boccaccio 10 junge Menschen in einem Landhaus vor den Toren von Florenz vor der Pest in Sicherheit bringen. Auch der Versuch der USA und Chinas, sich gegenseitig zum Sündenbock für die Pandemie zu machen, weckt Erinnerungen. Bei der Pest wurde die Schuld bei Prostituierten und Juden gesucht. Es kam zu schlimmen Pogromen. Und in dem historischen Roman »Die Verlobten« von Alessandro Manzoni wird von 4 Spaniern berichtet, die auf grausame Weise hingerichtet wurden, weil sie im Verdacht standen, die Pest verbreitet zu haben. Bei der Cholera war es ähnlich. Eine historische Illustration zeigt, wie amerikanische Wutbürger ihr Land gegen möglicherweise mit der Cholera infizierte Einwanderer verteidigen. Wegen des Coronavirus wurden jetzt in vielen Ländern chinesisch aussehende Menschen beschimpft oder sogar angegriffen. Spiegel: Die Pest wütete so schlimm, dass viele Menschen ihren Glauben an Gott verloren. Wie erschüttert das Virus uns als weitgehend säkuläre Gesellschaft? Snowden: Ich denke, dass es unseren Glauben an die Globalisierung in Frage stellt. Wir merken jetzt, wie verletzlich wir uns dadurch gemacht haben. Da entstehen jetzt existenzielle Ängste, wobei die Globalisierung uns ja nicht von Gott aufgebürdet worden ist. Wir selbst haben sie erschaffen. Durch den Mythos des ungebremsten Wirtschaftswachstums, fast 8 Milliarden Menschen, durch weltweites Reisen, Megacities, Umweltverschmutzung und das weitgehende Zurückdrängen der Natur haben wir ideale Entstehungs- und Ausbreitungsbedingungen für das Coronavirus geschaffen und dafür gesorgt, dass es uns besonders schlimm treffen kann. Spiegel: Kann auch etwas Gutes aus der Pandemie erwachsen? Snowden: Es ist klar geworden, dass wir am Scheideweg stehen. Wenn wir jetzt, und so sieht es aus, dauerhaft in den Nationalismus zurückfallen, verspielen wir die Chance, wirklich etwas zu verändern. SARS, Vogelgrippe, Ebola, Covid-19, all dies sind Krankheiten, die entstehen, wenn Erreger von Tieren auf den Menschen überspringen. Wie oft muss es noch passieren, damit wir endlich merken, dass es da ein Muster gibt, dass der Mensch aufhören muss, seinen Lebensraum immer weiter auszudehnen? Spiegel: Brauchen wir eine grüne Wirtschaft? Snowden: Ja, Umweltschutz und Gesundheitsschutz müssen in Zukunft Hand in Hand gehen. Dafür dürfen wir aber nicht in Nationalstaaten denken. Grenzen halten Viren nicht auf. Wir müssen als gesamte Menschheit denken, als Menschheit, die in einer Welt von Mikroben leben muss. Spiegel: Was ist denn mit der Wissenschaft? Kann die uns nicht besser vor solchen beschützen? Snowden: Die Wissenschaft hat ohne Frage riesige Fortschritte gemacht. Das merken wir jetzt jeden Tag. Bei der Pest dachten die Menschen noch, die Krankheit sei eine Strafe Gottes, ein schrecklicher Psychoterror. Und als ich 1973 einen Choleraausbruch in Rom erlebte, war der italienische Gesundheitsminister noch so abergläubig, dass er beim Besuch einer Cholerastation nicht den Hygienemaßnahmen vertraute, sondern hinter seinem Rücken ein typisches Handzeichen machte, das das Böse fernhalten sollte. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei und die Wissenschaft ist heute viel weiter. Aber noch nicht weit genug. Unser Problem. Spiegel: Aber noch nicht weit genug. Snowden: Unser Problem ist, dass wir die Wissenschaft nicht an der richtigen Stelle fördern, dass wir sie nicht klug einsetzen. Wir hätten längst eine Coronavirus-Impfung haben können. Aber nachdem SARS verschwunden war und MERS sich nicht als so leicht übertragbar erwies, hat sich die Entwicklung nicht mehr gelohnt. Am Ende geht es der Pharmaindustrie eben um den Profit. Das gleiche Problem haben wir bei den Krankenhäusern. Pandemievorsorge bringt kein Geld ein, anders als große Operationen. Deshalb hat niemand sie ernst genommen. Und in vielen Ländern, auch in den USA, haben Millionen von Menschen keinen Zugang zur Spitzenmedizin, was jetzt schlimme Folgen hat. Eine Lehre aus dieser Pandemie ist für mich: Medizin muss ein Menschenrecht werden. Spiegel: Glauben Sie, wie der Pionier der Infektionsforschung, Louis Pasteur, dass die Mikroben am Ende das letzte Wort behalten werden? Snowden: Ich glaube, dass dies davon abhängen wird, ob wir bereit sind, aus unseren Fehlern zu lernen. Aus unseren Fehlern zu lernen. Wir wissen genau, wo die Probleme liegen, die den Boden bereiten für Pandemien. Wir können etwas ändern, um solche Seuchenzüge zu verhindern oder zumindest unwahrscheinlicher zu machen. Werden wir das tun? Ich hoffe es sehr. Aber ich bin nicht sicher. Sehen Sie sich an, wie langsam es beim Klimaschutz vorangeht. Spiegel: Aber anders als die Folgen des Klimawandels lässt sich das Coronavirus nicht verdrängen. Snowden: Da haben Sie recht. Vielleicht hilft es, dass wir von der Pandemie alle direkt betroffen sind. In der griechischen Tragödie waren die Helden lernfähig, aber meist nur durch schlimme Leiden. Spiegel: Herr Professor Snowden, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Sag mir ehrlich, wie bald ist es noch existenzieller Unterricht aus deiner Satellitensicht. Lange Strecken wie diese hier gäb es nicht, die Sterne stets, wir wären niemals unterwegs. Schlecht erzogen schlug der Aufbruch, Kreiseträgheit in die Flucht, zwingend nun die Brandung bleibt, wonach die Karawane sucht. Ergib es nicht, die Sterne stets, wir wären niemals unterwegs. Sag mir ehrlich, wie weit ist es noch existenziell der Unterricht aus deiner Satellitensicht? Ich habe mal eine Frage. Wie lange, denken Sie, bleibt der Menschheit noch? Willkommen im Niemandsland Kinotipp. Es geht um den Planet of the Humans. Grüne Katastrophe. Jeff Gibbs und Michael Moore haben mit Planet of the Humans, Planet der Menschen, einen Film gedreht, der niemanden kalt lassen wird. Eigentlich sollte er auf Festivals starten. Wegen Corona ist er jetzt umsonst im Internet zu sehen. Es geht in der Doku um die Frage, ob durch einen Green New Deal die Ökokatastrophe aufzuhalten ist. Die Antwort: Nein. Und das wird in aller gebotenen Drastik belegt. In riesigem Ausmaß werden Wälder abgeholzt und Landschaften zerstört, um klimaneutral Strom zu erzeugen oder Biokraftstoffe zu gewinnen. Die Profiteure zum Beispiel der Koch-Clan, der sich schon mit Öl und Gas eine goldene Nase verdient hat und zu den Hauptsponsoren der Rechten zählt, oder die Milliardäre Richard Branson und Michael Bloomberg. Von den interviewten Führern der Umweltbewegung scheint allein die Inderin Vandana Shiva in der Lage, die Zusammenhänge zu begreifen. Die Konsequenz kann nur sein, ein Systemwechsel, kein grüner Kapitalismus. Der Film ist Pflichtprogramm auf Englisch. Man muss da ein bisschen Englisch können oder man sucht sich eine Version mit Untertiteln auf Deutsch oder auf Spanisch oder was auch immer. Planet of the Humans, Michael Moore und Jeff Gibbs. I've got a question. Planet of the Humans von Michael Moore und Jeff Gibbs. Der Titel klingt natürlich nach Anspielung auf Planet der Affen, Planet of the Apes. Ich habe mal eine Frage, wie lange glauben Sie, haben wir Menschen noch? Ja, wie lange? Oh, wow, meint diese Frau. Keine Ahnung, aber bald vielleicht ist es zu Ende. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe noch mindestens 50 Jahre. Oh, jede Menge Zeit, meint diese Frau. Unendlich viel Zeit. Ja, es ist unendlich. Ich gebe uns 1 Million Jahre. 10 Jahre, 10, 12 Jahre, tausende Jahre, 47 Jahre, 3 Monate und 5 Tage, meint dieser Mann. Sie meint, egal was auf diesem Planeten auch an Schäden angerichtet wird, irgendjemand wird überleben und die Menschheit weiterbringen. Wir haben diese Erde schon genug kaputt gemacht, es ist bald zu Ende. Diese Frau meint, wir werden uns verändern, aber wir werden anders sein, wir werden wieder wie die Affen leben. Haben Sie sich jemals vorgestellt, was passieren wird, wenn eine einzige Spezies die Kontrolle über einen Planeten übernimmt? Vielleicht sind sie nett, vielleicht sind sie schlau. Aber ihnen fehlt ein gewisses, sagen wir mal, eine gewisse Selbstbeschränkung. Ja, Selbstbeschränkung. Was ist, wenn sie zu weit gehen? Wenn sie einfach nicht aufhören und immer weiter und weiter und weiter gehen mit allem? Und zu weit gehen. Wie werden Sie dann erkennen, dass es Ihre Zeit sein wird, abzutreten? Pünktlich zum Earth Day, zum Tag der Erde, hat Michael Moore den Dokufilm auf YouTube gestellt. Regie führt nicht der Oscar-Preisträger selbst, sondern sein langjähriger Mitarbeiter Jeff Gibbs. Die Vorwürfe von Planet of the Humans sind happig. Erneuerbare Energien seien zu ineffizient, ressourcenintensiv und kurzlebig, um der Umwelt tatsächlich zu helfen. Umweltschützer seien Heuchler und das eigentliche Problem für den Klimawandel sei das Bevölkerungswachstum. Untermalt werden die Vorwürfe mit teilweise schockierenden Bildern. Since you can't replace a coal plant with solar, they're actually replacing the coal plant with 2 natural gas plants. And natural gas is a fossil fuel. Tschüss, adeo, adios, vielen Dank, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen allen eine angenehme Woche und bis nächsten Montag. Agur!